Erster, wer Gott vertraut, ist wie der Berg Zion. Er bewegt sich nicht. Er bleibt für immer. Zweiter, Berge stehen um Jerusalem herum. Gott ist immer bei seinem Volk. Das bleibt für immer so. Dritter, böse Herrscher bleiben nicht über dem Land der guten Menschen. Sonst tun die guten Menschen auch Böses. Vierter, Gott, sei gut zu den guten Menschen. Hilf den Menschen, die ehrlich sind. Fünfter, Gott bestraft die Menschen, die Unrecht tun. Sie gehen weg mit den bösen Leuten. Frieden für Israel.